Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, pünktlich sind wir zur Stelle heute Nacht. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine freie Themensendung, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das alte Spielchen, meine Telefonnummer hier, die müsst ihr wählen. Kostenfreie Nummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Christa. Und Christa ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Christa, deswegen hast du angerufen. Domian, ich habe im Moment ein großes Problem. Ich glaube sogar das größte Problem in meinem Leben. Ich bin im Moment, also vor einiger Zeit, an Krebs operiert worden, an Brustkrebs. Mhm. Und als der Arzt dann fragte, ob ich zu Hause jemanden hätte, der mich pflegen könnte, habe ich ihm zugesagt, weil ich mit meinem Freund gesprochen habe und er hat mir das auch zugesagt. Mhm. Und am Tage der Entlassung hat er mich abgeholt, hat mir einen Strauß Rosen geschenkt und hat gesagt, im Übrigen bin ich ausgezogen. Und das habe ich bis heute, ich kann das einfach nicht verkraften, weil es so viel ist für mich, die Krankheit. Mhm. Und noch obendrein noch dieses. Wie so ein Trauma kommt mir das vor, auf einmal in einer verlassenen Wohnung zu stehen, in meiner Tasche vom Krankenhaus nebendran und total hilflos da zu stehen, ohne, ich wusste nicht mehr weiter. Er war schon ausgezogen, als du aus dem Krankenhaus? Ja, ja. Er hat in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, hat er praktisch jeden Tag hier ausgeräumt, so wie mir die Nachbarn erzählt hatten, und hat mich abends in dem Krankenhaus besucht und hat mir noch Rosen mitgebracht. Nichts gesagt davon. Nichts gesagt. Das ist dein Lebensgefährte. Wie lange bist du mit ihm schon zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Und wie war die Beziehung bisher? Die Beziehung war eigentlich nicht so toll. Ich habe ihm praktisch im Februar schon mal einen Brief geschrieben, nachdem er mich Silvester so geschlagen hatte. Mhm. Jetzt ist ja Silvester. Und da habe ich ihm einen Brief geschrieben, er möchte doch wieder ausziehen. Mhm. Aber es hat sich dann immer so wieder hingeleppert. Die Zeit verging, mal besser, mal schlechter. Mhm. Und dann, als ich dann ins Krankenhaus ging, habe ich wirklich an nichts Böses gedacht. Mhm. Ja? Schon mal gar nicht an eine Trennung. Ich sag mir erstmal, das ist das Allerwichtigste, wie es dir im Moment geht. Bitte? Wie es dir im Moment gesundheitlich? Mir geht im Moment sehr, gesundheitlich sehr schlecht. Mhm. Ich mache hier im Moment Chemo. Mhm. Und gerade im Moment habe ich, seit gestern habe ich den Arm, wo die Chemo einläuft, praktisch so entzündet. Mhm. Dass ich auch nicht weiß, wie es jetzt im Moment, am Montag soll die DX sein, ob das überhaupt klappen wird. Mhm. Hast du denn überhaupt jemanden im Moment, der sich so ein bisschen um dich kümmert? Ja, ich habe einen großen Freund im Bekanntenkreis. Mhm. Ich habe einen Sohn von 34 Jahren, so, der sich um mich kümmert. Mhm. Und ich habe auch meine Mutter, die sich um mich kümmert. Mhm. Aber es ist halt alles nicht so. Mhm. Also ich bin praktisch in der einsamen Wohnung. Ne? Mhm. Wie alt war oder ist dein ehemaliger Lebensgefährte? 60 Jahre. 60 Jahre alt. Mhm. Gerade als du das so erzählt hast, bei allem Verständnis dafür, dass du dich jetzt sehr verlassen fühlst und auch sehr traurig bist, weißt du, was mir spontan von Gedanke kam? Mhm. Gut, dass sie ihn los ist. Ja, das sagen alle Bekannten. Das ist also jedem, den ich... Wenn der dich geschlagen hat, am Jahreswechsel, sagst du gerade. Ja. Und du von auch so spontan auf meine Frage antwortest, wie war denn die Beziehung? Na, die war nicht in Ordnung mehr. Mhm. Was willst du mit diesem Mann dann noch tun? Ja. Und mehr kann er sich ja gar nicht mehr wirklich darstellen, wie jetzt, dass er dich in einer so schwierigen Situation alleine lässt. Mit dem ist ja nun wirklich nichts los, überhaupt nichts los. Ja gut, trotzdem gebe ich mir immer wieder die Schuld, dass ich sage, mein Gott, hätte ich mich in diesem Punkt anders verhalten und da anders verhalten, wäre das halt alles nicht gekommen. Nur ich kriege halt einen Trauma nicht los, dass ich sage, warum gerade an diesem Tag oder warum gerade während ich nicht da bin, hier die Wohnung auszubauen. Aber Christa, das zeigt doch sein wahres Ich. Das ist doch so unglaublich gemein, wenn jemand so schwer krank ist, wie du es bist, ihn so zusätzlich noch zu verletzen, ihn so zu hintergehen. Da fehlen mir fast die Worte. Was ist das für ein Mensch? Hat er keinen Anstand? Hat er keinen Respekt vor dir? Offensichtlich überhaupt gar nicht. Nee. Diesen Menschen muss man eigentlich letztendlich wirklich nur vor die Tür wünschen und hoffen, dass du den nie wieder siehst. Ja, das Schlimme ist ja, er ist 2 Häuser weitergezogen. Also wenn ich auf meinem Balkon stehe, gucke ich genau auf seinen Balkon Und wenn ich in die Tiefgarage fahre, sehe ich genauso ein Auto vor mir stehen oder eben nicht vor mir das stehen. Das auch noch. Und das ist auch das noch. Schlimme, also wenn ich nach Hause komme, ich sehe, ob er da ist. Unwillkürlich guckt man hin, ich will gar nicht, aber unwillkürlich guckt man hin. Ne? Hast du ihn schon getroffen, zufällig, seitdem? Ja, er hatte mir dann auch noch einen Termin beim Schiedsmann gegeben, weil die Telefonanlage hier noch gestanden hat, weil noch Möbel von ihm hier stehen. Mhm. Ach so, das kann er auch nicht dann mit dir regeln. Da muss ein Schiedsmann wegen einer pupsigen Telefonanlage, muss ein Schiedsmann heran. Genau. Ja gut, ich habe natürlich auch mal abgelehnt, der hat mir dann angerufen und wollte mit mir sprechen und ich kann im Moment nicht, ich habe einfach die Kraft nicht. Ja, ne? Zurecht. Ich finde es auch ausgesprochen taktlos von ihm, dass er sich dann eine Wohnung sucht in deiner unmittelbaren Nähe, sodass ihr sogar noch Sichtkontakt miteinander habt. Das ist die Krone auf die ganze Geschichte drauf. Ja. Was ist das für ein Idiot, Christa, auf den du dich da eingelassen hast? Ja. Wie war er denn am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt? Am Anfang ist es ja immer schön, ne? Das ergibt sich aber. Aber du sagst 4 Jahre, wann fing es denn so ein bisschen an zu bröckeln, wo du auch schon so dachtest, na, irgendwas. Naja, eigentlich letztes Jahr schon. Letztes Jahr im Sommer, da habe ich nämlich schon eine neue Wohnung gesucht, bin ausgezogen und dann haben wir uns trotzdem nochmal geeinigt, nochmal zusammenzuziehen. Und das war schon ein großer Fehler, wir hätten damals uns wirklich trennen sollen. Und nicht noch zusammen eine neue Wohnung suchen. Mhm. Seitdem ihr in der neuen Wohnung seid, funktioniert das nicht mehr richtig? Nee, es hat ja vorher schon nicht funktioniert, deshalb bin ich ja ausgezogen. Ach so, aber in der neuen Wohnung hat es dann aber auch überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Dann hat es auch nicht mehr, ja, immer mal besser, mal schlechter, ja. Was war denn da vorgefallen, dass er dich geschlagen hat? Ja, wir hatten öfters Krach gehabt wegen seiner Tochter, weil er ein unheimlich überaus liebevolles Verhältnis zu seiner Tochter hat. Und da hatten wir halt öfters auch Krach gehabt, weil er sich dann eingeschlossen hat, wenn er mit ihr telefoniert hat. Und das ging dann mit seiner Tochter Schätzchen hinten, Schätzchen vorne. Und das konnte ich irgendwo... Da warst du ein bisschen eifersüchtig. Ja. Ja. Und wie ist es dann eskaliert? Was ist dann genau passiert? Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es gab halt Krach und der Krach hatte sich halt immer mehr verschlimmert. Und das dann eskaliert, indem er mich dann geschlagen hat. Aber nicht nur eine Ohrfeige, sondern richtig fest zu Boden, ne? Und du bist zu Boden gefallen? Ja. So heftig war die Ohrfeige? Es war nicht nur eine Ohrfeige, es war richtig geschlagen. Mit einer Ohrfeige hätte ich vielleicht noch verstehen können. Achso, ich habe gerade verstanden, es wäre eine heftige Ohrfeige gewesen. Nein, das hätte ich noch verstehen können, wenn es eine Ohrfeige gewesen wäre, ja. Naja, das kann ich auch nicht verstehen, aber... Okay, aber es war ja richtig festgeschlagen, dass ich mich dann angezogen habe und zu meiner Mutter gefahren, ne? So, Christa, was wollen wir eigentlich noch hören? Ja. Sag mir mal irgendwas Gutes von diesem Mann. Naja, Gott, Gutes, er hat natürlich auch gute Zeiten gehabt, sonst wäre ich ja nicht so lange bei ihm. Gut, aber wir reden jetzt von der letzten Zeit. Ja, nee, da war nichts Gutes da. Gar nichts mehr, ne? Mhm. Da ist nichts, wonach du dich sehnst. Nein, es ist halt nur der Schock im Moment, der mir so Gibt es denn in dir jetzt irgendwie eine, vielleicht irrational begründete, aber immerhin eine Sehnsucht, nochmal diesen Mann zurückhaben zu wollen? Zurückhaben nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich mit ihm gerne sprechen möchte, dass wir wenigstens gute Freunde bleiben. Aber obwohl das eigentlich total unlogisch ist, ja. Warum möchtest du denn mit diesem Mann, der dir sowas angetan hat? Es gibt ja wirklich kaum noch eine Steigerung. Ja, weil ich doch manchmal die Schuld bei mir suche und sage, ich habe ja auch ziemlich viel falsch gemacht bei der Beziehung. Ne? Ich meine, ich kann ja nicht nur sagen, dass es seine Schuld war. Gut, aber zum Beispiel diese Sache mit der Gewalt, da gibt es gar nichts zu reden. Und wenn du ihm noch so sehr auf den Geist gegangen bist mit deiner Eifersucht, da hat er die Grenze natürlich vollkommen klar überschritten. Ne? Ja. Vielleicht. Dann habe ich mal wieder den Fehler gemacht, dass ich dann hingegangen bin und habe gesagt, naja, du entschuldige bitte, ich war halt so böse. Ja, daraufhin hab ich dich geschlagen, hat er gesagt. Klar, hast du verdient. Und wie siehst du das? Hast du das so verdient? Nein. Natürlich nicht. Also da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Christa, ich finde Folgendes wichtig, dass du jetzt erstmal dich um dich kümmerst und um deine Gesundheit. Und du hast eine schwere Zeit im Moment durchzumachen. Und gerade bei deiner Erkrankung ist es wichtig, dass man seelisch einigermaßen dabei ist und einigermaßen im Lot ist. Wenn du es irgendwie schaffst, versuche doch etwas Abstand zu gewinnen und steigere dich nicht zu sehr rein in die ganzen Gefühle und in die Verletzungen. Versuch doch mal hinzukriegen, zu sagen, okay, gut, dass er weg ist. Vielleicht finden wir noch mal einen Weg zueinander im Sinne, dass wir mal miteinander reden und vielleicht auch einen losen Kontakt haben können. Aber im Moment erstmal gar nichts. Gut würde dir, glaube ich, tun, wenn du wütend wärst, wenn du noch wütender wärst als überhaupt ohnehin schon auf ihn. Bin ich ja oft wütend. Und ja, aber du bist aber auch so traurig. Ja, genau. Und dann kommt auch der Moment, wo ich sage, mein Gott, Du hast es ja mitverschuldet. Nein, letztendlich hast du diese schlimme Sache nicht mitverschuldet. Vielleicht ist einfach die Liebe nun kaputt gegangen und wie auch immer, das muss man dann ja auch akzeptieren. Aber wie er sich dann am Ende verhalten hat, da trägt, ohne jetzt eure Einzelheiten zu kennen, ich will dich jetzt nicht freisprechen, vielleicht trägst du wirklich auch Schuld daran. Ja. Aber das, was er sich geleistet hat, ist am Ende, so geht man nicht mit einem Menschen um, den man mal geliebt hat. Punkt. So macht man das einfach nicht. Ja. So, und das musst du dir immer wieder einhämmern, dass es einfach ein Arschverhalten ist, was er an den Tag gelegt hat. Mhm. Und hab erstmal richtig Wut und Zorn auf den. Ja, ja. Und dann guck mal weiter in einem halben Jahr oder so, wenn du auch wieder ein bisschen bei Kräften bist, wie du das vielleicht regelst, indem du nochmal mit dem redest. Aber weine nicht und sei nicht traurig und sei nicht sentimental, hänge nicht irgendwelchen Dingen hinterher. Mhm. Ja, und kann mir denn noch jemand weiterhelfen? Wenn du mit meinem Psychologen vielleicht nochmal reden möchtest, ja. Selbstverständlich, gar kein Ding. Das würde ich gerne nochmal machen. Auf jeden Fall. Um die Wut vielleicht noch zu steigern. Genau. Ich glaube, die Schuld bei mir ist es. Genau, der Ferdinand soll dich mal richtig jetzt in Wutstimmung bringen. Ja. Das ist mein Psychologe heute Nacht, der Ferdinand, du legst bitte auf. Ja. Und er ruft dich gleich wieder an. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen für deine Genesung alles Gute und alle Kraft. Dankeschön. Von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Sascha ist dran. Nicht der Sänger, glaube ich mal. 24 Jahre alt, hallo. Ja, guten Morgen, Jürgen, hier ist Sascha. Du bist nicht der Sänger. Nein, nicht der Sänger. Nicht der Sänger, Sascha. Und zwar, das Thema heute für mich ist Sex mit der Ex. Sex mit der Ex? Sex mit der Ex. So, das machst du und so bist du drauf. Nein, ich habe da zwar heute ein Angebot gekriegt, weil ich meinen Sohn besuchen war heute. Aha. Und sie hat sich so auf der Couch etwas näher genähert und wollte mich da wohl ein bisschen vernaschen. Mhm. Bloß ich wollte nicht, weil ich nicht weiß, wie es endet. Also, wir fassen mal zusammen, oder wir erklären mal erst. Wenn du sagst, es ist ein Kind da, ein Sohn. Ja. Wart ihr verheiratet? Wir sind nicht verheiratet, wir hatten uns verlobt, nachdem der Sohn geboren wurde. Mhm. Und ja, irgendwie haben wir uns da nicht mehr so verstanden, aufgrund Familienprobleme, die wir hatten mit ihrer Seite her. Achso, in eurer Familie, in eurer kleinen Familie, sondern mit den... Von ihren, also meine Schwiegereltern. Schwiegereltern und... Ja. Mhm. Und da hatten wir uns jetzt dieses Jahr im Juni räumlich getrennt. Mhm. Und wie lange wart ihr eigentlich zusammen? Wir waren 3 Jahre zusammen. Mhm. Und nach 2 Monaten wurde sie schwanger, ja, wie das nun mal so ist. Mhm. Und ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, ob das so gut ist oder nicht. So, und bisher, wie war der Kontakt jetzt seit der Trennung zwischen dir und ihr? Also wir haben uns räumlich getrennt und bin öfters mehrmals die Woche dahin gefahren. Mhm. Und in der Zeit hatten wir auch noch ein bisschen Sex. Ach, das doch auch schon? Das auch noch, ja, sicher. Ja? Und danach wurde es immer heftiger mit ihrer Familienseite her, weil da Probleme waren mit Anwalt und Anzeigen und sowas alles. Mhm. Und danach hat sie ungefähr vor 6 Wochen jetzt Schluss gemacht und ganz gesagt, ich kann mir meine restlichen Sachen abholen und das war's dann. Ach so, vor 6 Wochen ist erst der endgültige Schlussstrich gezogen worden. Richtig, und sie sagte aber, mein Sohn könnte jederzeit sehen, wenn ich möchte. Und seitdem ist auch sexuell nichts mehr gelaufen? Nee. Ne? Seitdem nicht. Genau. Und heute hast du sie nun besucht und sie lag lassiv auf dem Sofa. Lauf schief auf dem Sofa, hat das Beine über meine Beine getan. Schief wollte ich, habe ich nicht gesagt, aber okay. Und wollte dich quasi animieren, Dinge zu tun? Richtig, wollte mich anbaggern. Ja, auf jeden Fall bin ich dann kurz danach nach Hause gegangen, weil ich eh nach Hause wollte, weil es war schon ziemlich spät. Und hatte ihr nur eine SMS geschickt, ob das jetzt ein Angebot war oder nicht. Und als Antwort kam, ja, so zum Abschied, warum nicht? Mhm. Ich muss gerade lachen, dass wir uns missverstanden haben. Ich habe lassiv gesagt und du hast verstanden, sie lag schief. Ja, genau. Was würde denn geschehen, wenn du dich darauf wieder einlassen würdest, so für dich und in dir? Hast du es mal so durchgespielt? Ja, ich weiß nicht. Ich sag mal, als Mann, sag ich mal, Sex haben ist immer gut, sag ich mal. Mhm. Vor allem, wenn man die Partnerin kennt. Mhm. Und ich weiß bloß nicht, wie meine Gefühle danach sein werden, wenn ich jetzt mit ihr Sex gehabt habe. Überhaupt, wie sind denn die Gefühle zurzeit der Frau gegenüber? Also seelisch habe ich damit abgeschlossen, dass sie Schluss gemacht hat. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich meinen Sohn sehe und sie sehe, denke ich dann doch schon wieder zurück an die wirklich schönen Zeiten. Und die hatten wir eigentlich viel zusammen gehabt. Also ist da noch Liebe im Spiel? Wenig. Mhm. Mhm. Also so hast du eine klare Trennlinie gezogen. Richtig. Zu ihr, kann man so sagen. Ne? Jetzt besteht natürlich in der Tat die Gefahr, wenn du dich auf so eine sexuelle Geschichte einlässt, wieder mit ihr, dass diese Trennlinie verschwimmt und dass du wieder in gefühlsmäßige Turbulenzen gerätst. Richtig. Und dass ihr vielleicht in gefühlsmäßige Turbulenzen geratet, beide. Und das wieder kompliziert wird und das wieder eskaliert vielleicht. Richtig, aber dadurch könnte man ja rein theoretisch auch wieder zusammenkommen. Ja, das ist jetzt aber meine Grundfrage, wie stark die Bindung eigentlich noch zwischen euch beiden ist. Also ich würde sagen, ich würde nicht Nein sagen, ich würde aber auch jetzt nicht Ja sagen. Mhm. Also das ist ja das, was ich gerne wissen wollte, wie du das so siehst. Mhm. Warum ist es denn eigentlich dann so auseinandergegangen? Nur wegen der Eltern in Spee, der Schwiegereltern in Spee? Ja, das ist eine längere Geschichte, weil ihr Stiefvater mich nicht akzeptiert. Hat er angefangen irgendwie... Warum akzeptiert er dich nicht? Ja, weil ich ihm seine Tochter wohl weggenommen habe. Achso, also er hat keine faktischen Gründe vorzuweisen. Also ich meine das so, aus meiner Sicht, dass er sehr, sehr stark eifersüchtig war. Dass So, jetzt ist ja die entscheidende Frage wiederum, wie deine Freundin darauf reagiert hat. Hat sie Rücksicht genommen? Offensichtlich ja, ne, auf ihren Papa. Eigentlich nicht. Der hat meinen Sohn in der Zeit jetzt, wo er geboren wurde, kam ins Krankenhaus und dann war ich da und da hat er da Randale gemacht im Krankenhaus und ist dann verschwunden. Ja gut, aber hat er nie wieder Kontakt mit ihrer Tochter, mit seiner Tochter aufgenommen oder mit dem Enkelkind. Gut, aber dann verstehe ich nicht, wieso das euch auseinanderbringen kann. Ja, weil ich wollte, dass die sich nicht um das Kind gekümmert haben, das Kind sehen. Weil ich sehe nicht ein, dass ich als Belohnung noch sage, so hier, ihr habt missgebaut, ihr macht Probleme, geht zum Anwalt, macht Anzeigen, dass ihr noch dann das Kind sehen könnt. Mhm. Weil der Stiefvater von ihr verbietet ja auch ihre Mutter, das Kind zu sehen. Die kommt immer nur heimlich, das Kind besuchen, wenn er gerade auf Arbeit ist. Ja, das ist alles jetzt der Stiefvater und die Mutter und der. Richtig. Und der. Was sagt denn deine Freundin oder deine Ex-Freundin? Welche Position hat die denn? Keine. Das ist ja das Problem, was in unserer Beziehung ist. Sie weiß nicht, eben, was sie machen soll. Darauf wollte ich auch hinaus. Denn letztendlich geht es nur um euch beide, wie ihr beide zueinander steht und wie ihr miteinander auskommt. Und nicht, welche Position die Tante und die Schwiegermutter und weiß ich, wer alles hat. Kritisierst du denn an ihr, dass sie nicht klar Stellung bezieht und sie nicht klar zu dir sagt, Sascha, ich halte zu dir und wir ziehen das Ding jetzt durch? Das weiß ich nicht. Sie weiß seelisch nicht, was sie machen soll. Sie ich fragte dich, ob du das kritisierst, dass sie nicht das klar... Das sehe ich auf jeden Fall. Ja. Das ist eigentlich der Punkt gewesen, woraufhin die Trennung hinauslief. Mhm. Verstehe, das ist natürlich auch kein Kompliment für dich, ne? Wenn sie so unentschlossen ist. Richtig. Weil ich sag mal, ich habe mich immer gefühlt, als ob ich am zweiten Gleis gewesen bin, weil sie halt nicht wusste, was sie will und eigentlich bis heute noch nicht weiß, was jetzt genau ist mit ihren Eltern oder mit mir. Mhm. Deswegen nehme ich mal an, dass das nur ein Ausweg war. Also Sascha, ich würde an der Stelle da, wenn es dir auch schwerfällt, vielleicht zurückgehen und mich nicht wieder auf dieses gleiche Spielchen einlassen, was ja nun schon immer und immer wieder bei euch stattgefunden hat. Mhm. Geh erstmal auf Distanz eine ganze Weile. Vielleicht bringt diese Distanz ihr ja auch eine gewisse Einsicht, dass sie erkennt, was sie will und welche Position sie einnimmt. So tretet ihr in den alten Mühlen wieder weiter, wenn du dich jetzt darauf einlässt, glaube ich. Ich würde es nicht machen. Ja gut, nee, das wollte ich nur wissen, weil wie jemand anders das sieht. Mhm. Und ich habe mir auch schon gedacht, das wird auch nichts bringen, hab zwar vielleicht für einen Moment Spaß. Genauso ist das. Für den schnellen Spaß ist es okay, aber für eine Perspektive reicht es, glaube ich, nicht aus. Richtig. Alles Gute. Gut, dann eine Frage noch. Ja. Dein weißer Elch hinter dir, was für eine Bedeutung hat der? Das ist ein weißer Hirsch. Oder Hirsch, Entschuldigung. Ich bitte dich. Das ist ein Geschenk von einem Mitarbeiter von mir, von Roland Lohr. Ja. Weil der auch weiß, dass ich auf Hirsche stehe. Und dann haben wir uns gedacht, dass sich das doch wunderbar im Fernsehen macht, ne, vor dem blauen Hintergrund. Sieht das sicher. Weil schön aus. Ich habe ein paar Mal nachgefragt, bloß nie kam eine Antwort per E-Mail oder Telefon oder so. Deswegen war das jetzt relativ günstig. Außerdem gibt es im Moment ist auf dem Markt ein neues Buch über Domian von Wolfram Schlikowski. Ja. Das heißt Domian. Da bin ich abgebildet, halbnackt mit einem Pfeil in der Brust. Und da sind diese Details, alle Details dieser Sendung beschrieben. Also ein Blick hinter die Kulissen. Auch über den Hirschwitter geschrieben. Ja gut, da weiß ich, was ich morgen tue. Genau. Alles klar. Sascha, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Sagt mal, ihr Lieben, wie geht es euch eigentlich im Moment in Sachen Ernährung? Ich wollte heute Abend in der Frittenbude mir was holen. Ich war auch da. Und dann habe ich gedacht, was isst du denn jetzt überhaupt noch? Man weiß ja gar nicht mehr, was man kaufen soll. Currywurst wollte ich eigentlich kaufen. Ist es BSE-frei? Weiß man, was in der Wurst alles drin ist? Also habe ich dann nur auf die Fritten und die Mayonnaise und die Zigeunersoße zurückgegriffen. Wie geht ihr mit dieser wahrscheinlich sehr großen Gefahr um im Moment? Wie ernährt ihr euch? Wie verhaltet ihr euch? Wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, ruft mich an. Würde mich interessieren. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Sandra. Hallo Sandra. Hallo. 23 Jahre alt. Ja, guten Abend. Guten Morgen, hi. Ja, mein Thema ist BSE. Ach, ehrlich? Als hätte ich es geahnt. Ich habe es wirklich, genau. Wirklich nicht gewusst. Hier steht ja immer nur das Alter und der Name. Ja, und zwar habe ich dazu zu sagen, also ich bin sehr beunruhigt, da ich auch ein kleines Kind habe, weil ich weiß ja nun auch nicht jetzt, wo versteckt alles ist, ja. Das ist genau der Punkt, ne? Ja. Man weiß ja überhaupt nicht, wo es vielleicht auch drin sein könnte. Und ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich jetzt anfange zu erzählen, dass ich der Regierung auch darauf hin, was die erzählen oder schreiben, überhaupt kein Wort mehr glaube. Sandra, genauso geht es mir auch. Ich glaube denen überhaupt gar nichts mehr. Nee. Ich glaube, dass wir seit Jahren beschissen und belogen worden sind. Glaube ich. Dazu kann ich sagen, ich habe gestern noch eine Sendung geguckt. Mhm. Da war vor 10 Jahren eine Tierärztin und die hat schon vor 10 Jahren vorhergesagt. Genau, das habe ich auch gesehen. No? Vor 10 Jahren. Und diese Frau ist quasi mundtot gemacht worden. No, die haben sie doch dann gekündigt und die hat es aber schon vorhergesehen. Mm-hmm. Sie wussten zwar noch nicht, wie das heißt, aber es war schon bekannt irgendwie. Heute Abend sprach in den Tagesthemen eine Abgeordnete der SPD, eine Europaabgeordnete. Und die hat Klartext geredet. Ich kannte diese Frau gar nicht. Die sagt, wir in Brüssel wissen um dieses Problem schon seit Jahren. Und wir nehmen es sehr ernst. Aber die nationalen Landwirtschaftsminister haben alles runtergespielt und blockiert. Hm. Auch die Deutschen. Sowohl der CDU-Mann als auch unser jetziger SPD-Minister. Hm. Und aus diesem Grund, weil ich die Angst nun habe, habe ich heute eine BSE-Hotline angerufen. Mhm. Und da wollte ich dir eigentlich erzählen, was ich nun dabei erfahren habe. Erzähl mal, ja. Und die BSE-Hotline, muss ich dazu sagen, die war von irgend so Gesundheitsministerium geschaltet worden. Also eine offizielle Angelegenheit. Na? Mhm. Und da war, mit einer Tierärztin habe ich gesprochen und dann hatten die mich noch weiter an eine Verbraucherzentrale vermittelt. Mhm. Und ich habe mich erstmal erkundigt, weil viele auch sagen, weil nämlich durch dieses, wie nennt man das, Mehl da, was die fressen, ne? Das Tiermehl. Mhm. Genau, das sind die Ursachen, dass das die Auslöser sind. Und da dass das Schwein und die Geflügel und sogar Viecher und die Fische genau. Fressen, habe ich ja nun Angst, dass es auch da drinne steckt. Mhm. Aber die konnten mich beruhigen, dass es nicht so ist. Die haben getestet und dass man das noch beruhigt essen kann. Aber es ist nicht nachgewiesen. Nee, es ist nicht definitiv nachgewiesen, dass es nicht auch im Schwein oder vielleicht auch im Geflügel steckt. Hm. Und das Problem ist ja, dass diese Krankheit eine so lange Inkubationszeit hat. Ja. Und dass Schweine und Geflügel sehr früh und sehr jung, relativ jung geschlachtet werden. Das heißt, bei diesen Tieren kommt es gar nicht zum Ausbruch. Und wenn dass die Krankheit noch nicht zum Ausbruch gekommen ist, nutzen diese ganzen Tests ja auch nicht. Nee, apropos Tests, die haben ja jetzt gebracht, dass sie so Schnelltests machen wollen, ab 30 Monate, das ist aber auch Quatsch, ne? Weil nämlich die Tiere, die jetzt sich als Jungtier diese Krankheit schon haben, die werden ja trotzdem geschlachtet so und trotzdem verarbeitet, ja. Also ich bin auch mittlerweile ganz ratlos. Und dann hört man, gestern ging es durch die Presse, heute auch, dass der BSE-Erreger eventuell auch auf den Feldern vorzufinden ist und die Kühe das über den Dung aufnehmen. Und es gibt einen Wissenschaftler, wenn ich das noch sagen darf, einen Wissenschaftler hier in Köln von der Universität, der sagt auch, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, ob der Erreger nicht auch in Milchprodukten ist. Ja. Also was soll man da machen? Ja. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es ist jetzt ja nicht nur Fleisch, ne? Es ist ja auch mit den Gelatine, ne? Eben. Eben. Und ich habe nämlich mich erkundigt, weil nämlich meine Tochter, die isst gerne Gummibärchen, und das ist ja alles Gelatine und gerade Gummibärchen besteht ja hauptsächlich aus Gelatine. Mhm. Und da habe ich die nun mal gefragt, wie mit Gelatine und so, und da sagte die nur, wenn sie sehr beunruhigt sind, dann kaufen sie sich einfach Produkte ohne Gelatine, wie zum Beispiel Joghurts oder sowas, und zwar in Joghurts ohne Früchten, die sind ohne Gelatine. Ohne Früchte. Mhm. Na, und die haben nun, also die haben mir eigentlich nur einen Tipp gegeben, wenn sie wirklich beunruhigt sind, die Produkte zu meiden und vor allen Dingen jetzt... Wobei man bei den Gummibärchen auch immer sagt, dass das aus Schweineschwarte hergestellt wird. Ja, zu 90%, hat sie gesagt. Ja, aber was ist mit den 10%, ne? wegen den Moslems, hat sie gesagt, weil die mögen kein Schwein. Mhm. Und deswegen haben sie auch noch Rind mit reingemischt. Auf jeden Fall immer 10% mhm. ungefähr, hat sie zu mir gesagt. Mhm. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, man sollte auf jeden Fall, wenn man beunruhigt ist, die ganzen Etiketten lesen. Ja, aber stimmt es, was da drauf steht? Ja, das habe ich ihr auch gesagt. Und sie hat gesagt, es wird kontrolliert. Tja. Das brauchen wir aber, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Das haben die uns seit Jahren erzählt, es wird kontrolliert. Ja, ja. Und das wurde immer runtergespielt. Ich habe vorhin auch mit einem Kollegen darüber gesprochen. 1999 wurde das Importverbot für britische Rinder aufgehoben. Mhm. Einfach so, sang- und klanglos. Wie wahnsinnig, warum eigentlich? Großbritannien ist am meisten betroffen von der Krankheit. Und dann wird das Importverbot aufgehoben und wer weiß, was alles in unseren Nahrungsmittelfluss hier eingeflossen ist. Es geht auch nur ums Geld. Es geht nur ums Geld. Ja, es klingt so platt und wirklich wie eine Plattitüde, aber es geht nur ums Geld. Es geht ums Geld und diejenigen, die den Einfluss haben oder die in dieser Milchwirtschaft und Fleischwirtschaft arbeiten, die scheren sich einen Scheißdreck um unsere Gesundheit. Mhm. Die wollen ihre Kohle machen und ihre Villen auf Gran Canaria bauen oder weiß ich wo. Aber was die mir auch noch gesagt hat, was vielleicht ganz wichtig ist, jetzt an solchen Fleischständen haben die mir gesagt bei der Hotline, weil man soll vorsichtig sein bei Geflügel und Schweinewurst, weil da sind so Teilen mit Rindfleisch und Innereien vom Rind mit verarbeitet. Deswegen soll man lieber da abgepacktes nehmen, wo auch alles aufgelistet ist, das wäre mit am sichersten. Aber sag mal, das ist ja jetzt für dich, du bist eine junge Mutter, ja. Du hast ein Kind. Ja, eins, ne? So, das ist ja für dich jetzt auch, wie für viele, viele, viele, die jetzt auch zuhören, ein großes Problem, wenn man in den Supermarkt geht, was kauft man denn nur ein? Man muss ja nun täglich was Neues essen und kochen und zu welchen Produkten greifst du? Also ich nehme jetzt mehr Gemüse und sowas, aber was ich auf jeden Fall nicht mehr essen werde, ist jetzt hier, wie gesagt, wo Gelatine drin ist. Das ist ja nicht nur in Joghurts und so, es ist ja auch hier so Mauams, Gummibärchen, überall. Fertigen Pudding alles und da werde ich lieber selber kochen. Und da werde ich mich halt jetzt, vielleicht auch, ist doch gut für die Ernährung. Es kann nicht schaden, Gesundheit, ja. Für die Gesundheit, meine ich. Natürlich, ja. Na, und das werde ich jetzt so machen. Weißt du, was die offiziellen Vertreter angeht und die Politik angeht? Gestern hätte ich wirklich auch einen Hals kriegen können vor dem Fernseher. Da sprach, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da sprach der Bauernverbandspräsident im Fernsehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Und dann fing der, es ging um diese Tiermehl, ne? Und der hat sich dagegen ausgesprochen, dass das verboten wird und fing wirklich an zu argumentieren mit finanziellen Gründen und erzählte, was das für Kosten verursacht und wie kompliziert das ist. Es ist eine Unverschämtheit, ne? Man soll diesen Mann in die Wüste schicken. Es geht um unsere Gesundheit, um unser Leben. Und deswegen wollte ich nämlich auch anrufen, weil ich denke mal, es geht vielen jetzt wie uns, die die Angst haben. Ja. Und jetzt durch die Hotline, muss ich sagen, die hat mir etwas geholfen. Weil jetzt weiß ich wenigstens auch, wo das noch alles drin stecken kann. In Brühwürfeln alles, in fertigen Pudding und sowas, in Fertigsuppen und sowas. Deswegen bin ich echt froh, dass ich mich dazu überwunden habe, da anzurufen. Also ich finde diese Hotlines auch gut. Dennoch finde ich, ist auch da eine gehörige Portion Skepsis angebracht. Ne, diese Hotlines gab es immer schon und die haben auch Dinge früher vor ein paar Jahren gesagt, die sich heute als falsch erwiesen haben. Also man kann das sicher ruhig glauben, aber noch eine dicke Portion Skepsis drauflegen. Sagen wir mal zu 95%, glaube ich. Ja. Aber 5% sind immer noch skeptisch. Mhm. Also ich hoffe, dass es nicht eine so große Katastrophe gibt, wie es sich jetzt anzudeuten scheint. Ich hoffe es auch, aber wie lange geht das jetzt schon, ne? Das geht schon über 10 Jahre eigentlich. Und so richtig aktuell war es vor 4-5 Jahren. Na, und wie oft haben wir jetzt schon jetzt, ich meine, man muss ja nicht jetzt nur direkt Fleisch essen, weil jetzt die versteckten Sachen wie die Gelatine und das, weil die wissen ja nicht, wie viel man zu sich nehmen muss, bis es zum Ausbruch kommt. So ist es genau, ja. Deswegen. Ich danke für deinen Anruf und deine Meinungsäußerung. Na? Und wünsche dir alles Gute und deinem Kind auch, Sandra. Danke ich dir auch und viel Glück noch für deine Dankeschön. Sendung. Und ich bin ein ganz treuer Fan, wollte ich dir das sagen. Das ist sehr lieb von dir, sehr schön. Okay, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir haben 1.29 Uhr und 12 Sekunden. 1.30 Uhr und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne festes Thema. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, meine Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen, dies schon mal als Hinweis, haben wir ein festes Thema. Da heißt das Thema, ich schaue gerne zu oder ich bin gerne ein Voyeur. Wer von euch gerne zuschaut, wo auch immer, vielleicht ganz heimlich, ganz klammheimlich, der ist morgen mein Gesprächskandidat hier. Und Hinweis für nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag haben wir hier mal wieder Prominenten besucht. Dann ist Dirk Bach eine Stunde hier bei mir zu Gast im Studio und ihr könnt den Dirk Bach alles fragen, was ihr ihn gerne schon mal fragen wolltet. Nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt bin ich verbunden mit Christa. Und Christa ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Christa. Ich bin seit 5 Jahren dein Fan. Ist das wahr? Ich hatte mit dir schon mal besprochen, da hatte ich bei Harry Weinfurt gewonnen. Ja, ich weiß, das ist aber sehr lange her schon, ne? Ja, das ist 5 Jahre ist das her. Ja, das ist ja verrückt. Es ist mir wirklich in Erinnerung noch. Das liegt wahrscheinlich, weil ich da nur ein einziges Gespräch über Harry Weinfurt geführt habe und das mit dir dann. Ja. Christa. Ich habe heute was, und zwar habe ich für die letzte Woche ein Partnerschaftsinserat aufgegeben. Ja. Und, es melden sich nur junge Männer. Der Jüngste ist 30 und der Älteste ist 50. Das ist doch grandios. Oder bist du ein alter Mann? Was mache ich damit? Nehmen wir einen jungen, knackigen Mann. Nein. Einen habe ich mir ausgesucht. Der hatte so eine fantastische Stimme, die war schon fast erotisch. Jetzt mal eins nach dem anderen. Du bist alleinstehend, davon gehe ich nicht aus. Ich bin alleinstehend. Ich bin seit 1971 geschieden. Ich habe wohl zwischenzeitlich zwei feste Partner gehabt, länger. Und bin jetzt seit über 3 Jahren alleine. Seit 3 Jahren? Dann kam mir das so in den Sinn, habe ich gedacht, ach, mach das mal mit. Da waren diese Zeitungen, die wöchentlich ausgetragen werden, diese Werbezeitungen. Die Werbezeitungen, die umsonst sind, ne? Ja, genau diese. Ja. Und die hatten eine Aktion mit allen Zeitungen zusammengeschlossen. Aha. Und da habe ich gedacht, mach das doch mal, mal gucken, was da kommt. Und wie hast du dich inseriert, wie hast du dich angepriesen? Ich habe das hier vorlesen. Ja, lies mal vor. Ja. Haut und Seele streicheln, Körper und Geist berühren. Sie, 70 Kilo, attraktiv, Charakter, Löwin und Lamm, sucht ihn, der ihre Schwächen liebt und ihre Stärken mit Fassung trägt. Klingt doch sehr sympathisch. Ja. Ah ja, wirklich. Aber warum melden sich keine älteren Herren? Jetzt, Moment, du hast ja auch nichts draufgeschrieben, ne? Suche im Alter von. Du hast es offen gelassen, Nein, ich habe das offen gelassen, ja. Wie viele haben sich denn gemeldet jetzt darauf? 14. 14 auf, Männer? Ja, auf der Hotline. Und heute sind die gesammelten Zuschriften rausgegangen. Die werde ich morgen oder übermorgen bekommen. Das heißt, da kommen... Also das Schriftliche, ne? Da kommen noch mehr? Ja, natürlich. Diese sind auf dieser Hotline. Da konnte man eine Hotline eröffnen und dann sprachen, die habe ich meinen Text aufgeschrieben und die konnten mir dann eine Nachricht hinterlassen oder... Jetzt ist der Jüngste war jetzt wie alt? 30. Der Älteste war 50. 50. Und mit wie vielen hast du schon gesprochen? Einen einzigen. Und der hat dir direkt gefallen von der Stimme her? Ja, das war der Erste und der hatte auch eine tolle Stimme. Und wir haben einen sehr regen Kontakt, telefonischen Kontakt, den will ich unbedingt sehen. Und wie alt ist der? 44. 44, das ist doch ein wunderbares Alter. Oder? Aber hallo, 15 Jahre jünger, das könnte der Freund von meiner Tochter sein. Ja, aber ich meine, wenn er jetzt 20 wäre, dann würde ich sagen, Christa, überleg mal, ob das so der richtige Weg ist. Aber wenn er 44 ist und du bist eine attraktive Frau. Oh, ich bin eine ganz flotte. Ja, eine flotte, attraktive, reife. Man sieht mir nicht an, die 60. Man hört es ja auch. Erwähne ich gerne. Und ich höre gerne die Komplimente, da kokettiere ich auch ein bisschen mit. Jetzt mal so ganz unter uns. Ja. Es gibt ja so gesellschaftliche Vorurteile, dass man das nicht so macht, diese großen Altersunterschiede. Wenn du mal die gesamte Moral und die gesellschaftlichen Urteile mal zur Seite fegst, findest du denn Männer in dem Alter attraktiv? In dem Älteren oder? Nee, oder? So dem der 44-Jährige. Der 44-Jährige. Ja, schon. Ne? Würdest du auch nicht Nein sagen und den würdest du auch nicht von der Bettkante schubsen, ne? Ich glaube, ich werde den mal treffen. Ich würde das genau ich glaub, auch vorstellen. Genau das würde ich vorstellen. Mein Gott, Christa, wenn der dich mag und toll findet und du ihn auch toll findest, da darf man sich doch nicht in den Kopf machen, mein Gott, der ist jetzt 16 Jahre jünger. Na und? Na und? Du hast ja recht. Ja. Sicher, aber trotzdem ist da irgendwie so eine Hemmschwelle. Klar, verständlicherweise, weil wir alle so erzogen sind, ne? Dass man diese großen Altersunterschiede. Ich finde, wenn auf allem, wenn auf beiden Seiten wirklich ernsthaft das Interesse ist und das Gefühl und die Liebe da ist, ist es doch nur wirklich egal. Ja, schon, aber das Problem ist eigentlich, was heißt Problem? Warum meldet sich kein älterer Herr? Ja, die Frage. Haben Sie Angst vor meinem Inserat? Erwarte ich zu viel? Oder? Also oder? Das Inserat war ja jetzt auch nicht, dass man denkt, oh, das ist eine völlig schräge Nummer und die ist völlig verrückt oder so. So war es ja nur auch nicht. Ne? Nö, das nicht. Komisch. Aber ich meine, du musst ja jetzt noch viel telefonieren. Ne? Du hast ja jetzt erst mit einem geredet. Wer weiß, was für Zuckerstückchen da noch bei sind. Oh Gott, der 30-Jährige, was? Naja, also... Hast du eigentlich Kinder? Ja, drei. Hast du mit denen schon drüber gesprochen? Nein, um Gottes Willen. Wie werden die denn reagieren, wenn die Mama mit einem 44-Jährigen... Hör dir das mal vor, ich glaube, die fallen vom Hocker. Wie alt sind... Also, ist durchgedreht. Wie alt sind deine Kinder? Die Simone, die älteste, ist 39, ja? Und dann 38 und 35. Aha, ja, also dann wären die gar nicht so weit auseinander, ne? Von dem, deswegen sage ich ja auch, von dem neuen Stiefpapa ja, vielleicht. Ja, eben, deswegen habe ich zu Ihnen ja auch gesagt, Sie könnten ein Freund von meiner Tochter sein. Er hat gesagt, dass ihn das überhaupt gar nicht stört, dass du 60 Jahre... Nee, das stört ihn überhaupt nicht und er findet mich unheimlich nett und der hat mich bestimmt schon 20 Mal angerufen, für jeder... Ja, aber ihr habt euch ja noch gar nicht gesehen, ne? Also nein, insofern kann man ja gar nicht groß sagen. Er hat sich wohl beschrieben und sagt, wenn ich das wünsche, würde mir auch ein Foto schicken. Und dann habe ich jetzt, ich war bei uns in der Stadt, in Gelsenkirchen, das ist eine ganz schreckliche Stadt. Also wir haben keine liebevollen Stadtväter. Die tun nichts für uns und wir haben einen scheußlichen Weihnachtsmarkt. So, ich kenne dich im Weihnachtsmarkt von Gelsenkirchen. Und dann habe ich nur so gesagt, ich habe mich entschieden, ich fahre dieses Jahr nach Aachen und gucke mir den Weihnachtsmarkt in Aachen an. Ich fahre sonst immer nach Münster und weil der sehr schön ist. Aber ich wollte diesmal woanders hin. Das heißt, da können wir das nicht zusammen machen. Also ich habe gedacht, oh Gott, jetzt geht's los. Pass auf, Christa, ich will... Ja, und wir haben uns so weit fast entschlossen, das zu tun. Ja, dann macht das doch. Beschnuppert euch mal gegenseitig. Aber ich will doch in all der Euphorie und in dem Spaß noch was ganz Ernstes sagen. Sei vorsichtig, Christa. Sei vorsichtig. Ich habe auch hier in dieser Sendung schon so üble Sachen gehört, wie Männer sich an vielleicht auch etwas ältere Damen ranmachen und... Aber doch mit mir nicht. Sagst du? Da bin ich aber ausgeschlafen. Ja, sei vorsichtig, ne? Ja, sei danke ich, für den sag's nur nochmal. Hab das auch immer im Kopf. Also ja. Ein bisschen mehr Vorsicht kann gar nicht schaden am Anfang. Ja, aber kannst du mir nicht sagen, warum sich da nicht die Frage... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es wirklich Zufall. Ich meine, fühle ich doch geschmeichelt. Ist doch, natürlich ist doch schon, aber es kommen ja noch die Briefe. Kommen die Briefe noch und wer weiß, wer da noch alles schreibt. Also beschnupper dich erstmal jetzt mit dem 44-Jährigen auf dem Weihnachtsmarkt und dann gehst du mal die Briefe durch. Vielleicht sind da ganz tolle Männer noch bei. Die werden ja mit Foto dir dann auch schreiben. Das Schlimme ist dann hinzugehen und man kennt den Menschen überhaupt. Da kriegt man ja mulmiges Gefühl im Bauch. Da musst du jetzt durch. Jetzt hast du das angefangen, jetzt musst du auch durch. Ja, und dafür habe ich auch 76 Mark. Na siehst du. Das muss ich auch Na, tun. Siehst ne? Sag mal, hast du auch Angst so vor der Reaktion aus deiner direkten Umgebung, Nachbarschaft, Freundin? Nee, da habe ich keine Probleme mit. Also ich mache grundsätzlich das, was mir gefällt, was mir gut tut. Und ich brauche niemanden, der mir sagt, wo es lang geht und was mir steht. Gut. Also ich mache grundsätzlich das, was ich will. Das ist sehr schön. Und nur was Schönes. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen auf dem Weihnachtsmarkt. Danke. Ne? Und wer weiß, vielleicht ist noch ein besserer, tollerer, interessanterer Mann dabei. Also wenn erstmal die Post kommt. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Und halt die Augen weit auf, ne? Ich bleib auch dein Fan. Das ist ja nett. Jede Nacht. Trotz neuem Mann, ne? Hoffe ich. Oh Gott. So weit denke ich noch gar nicht. Alles Gute, Christa. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt habe ich hier die Daniela. Und Daniela ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Daniela. Was führt dich zu mir? Ja, pass auf. Also ich bin, wie gesagt, 23 und am Sonntag ist meine Oma gestorben. Mhm. Und die war, würde am, ich weiß schon gar nicht mehr, welchen Tag wir haben, am Montag würde sie 80 und sie war verheiratet, logischerweise mit meinem Opa. Mhm. Und der wird hier, ist fast 90. Mhm. So. Mein Opa ist, ich möchte nicht sagen senil, aber sehr, sehr, sehr vergesslich. Er wusste letztens nicht, wer ich bin, wer mein Sohn ist. Mhm. Und es war so teilweise ganz grauenvoll. Er weint natürlich viel und ist so ziemlich willenlos und man kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Ja, und jetzt hat mein Vater mir gesagt, ich soll mir bitte überlegen, ob ich nicht den Opa pflegen möchte. Hm, wo ist denn der Opa im Moment? Bei meinem Vater. Aber mein Vater hat ein eigenes Geschäft, meiner Stiefmutter schon lange. Hm. Und er kann es nicht. Er ist von morgens 8, manchmal in der Nacht. Also über Nacht würden sie ihn behalten. Aber wer hat es denn bisher gemacht? Der Vater? Meine Oma war ja noch da. Ach, die Oma hat ihn gepflegt. Ja, was heißt gepflegt? Der ist nicht pflegebedürftig. Aber auf ihn aufgepasst quasi. Die beiden alten Leute haben alleine gewohnt. Ja, meine Oma war ja halt erst kurz vor 80, die war noch so recht rüstig und so. Die hat noch eine Putzfrau und so. Aber er läuft schon mal halt nachts auf die Straße. Aber so, aber du, wer ich bin. Er weiß nicht, wer du bist, aber er kann er kann allein aufs Klo gehen zum Beispiel. Das geht? Ja, das geht alles. Also das geht. Er weiß auch, wie gesagt, das sind halt so Momente einfach. Er geht auf die 90 zu. Das ist, denke ich, normal, ne? Aber ich habe einen Sohn von 22 Monaten. Wir sind am Bauen. Und ich müsste jetzt 2 Monate, bis unser Haushalt endlich fertig ist, müsste ich zu meinem Vater oder zu meinem Opa in die Wohnung mit dem Kind. Und für mich fällt tagsüber alle sozialen Kontakte flach, es sei denn, meine Freundin mit den Kindern kommen. Und was noch viel schlimmer ist, für meinen Sohn auch. Ich mache mir so Sorgen darum. Also. Du machst dir Sorgen um den Sohn? Ja. Inwiefern? Er verliert doch die sozialen Kontakte. Wie soll ich denn... Ach so, meinst du? Wir gehen turnen mit ihm, ne? Wie soll ich denn... Also du stehst jetzt vor dem Problem, da ist der Opa, der sehr alte Mann von 90 Jahren. Und dein Vater hat gesagt, du sollst ihn übernehmen. Und ich soll es mir überlegen. Und er sollte dann mit auch in euer neues Haus einziehen, oder wie? Nee, nur tagsüber. Also das müssen wir halt mal so ein bisschen auskamüsern. Er würde gebracht, hoffe ich. Und er bleibt dann bei mir so bis 4, 5 Uhr. Und dann wird er wieder abgeholt und dann nimmt mein Vater und meine Stiefmutter ihn mit nach Hause. Achso, er würde nachts dann immer bei deinem Vater sein. Genau, es sei denn, die sind in Urlaub. Ne? Das ist ja eine schwierige Situation. Was geht denn in dir vor? Eher nicht, oder? Eher doch. Also weil... Ich kann das doch nicht machen, dass der jetzt eine fremde Pflegerin kriegt. Das darf ich gar nicht. Ich mache mir doch ewig Vorwürfe. Also meine Mutter ist auch schon länger tot. Die ist halt ziemlich, und da sage ich mal, die war Alkoholikerin. Und da mache ich mir bis heute noch Vorwürfe. Und was ist... Also, ich finde es immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn alte Leute, wenn sie dann so alt sind, entweder ins Heim kommen oder einfach abgeschoben werden. Ja. Und wenn man das kann, wenn man das irgendwie leisten kann, finde ich, ist es fast schon die Pflicht, als Sohn oder als Enkel für den alten Menschen zu sorgen, auch wenn es beschwerlich ist. Das denke ich auch, aber was ist mit meinem Sohn? Es geht nicht um mich. Also ich gehe auch noch 2-mal nachts arbeiten die Woche halt, immer dann nachgucken, die höre ich nämlich immer deine Sendung. Und aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz den Zusammenhang verstanden, wenn du den Opa tagsüber betreuen würdest, inwiefern dein Sohn so sehr darunter leidet, weil du nicht rausgehen kannst und er keine... Ja, ihm fehlen doch, guck mal, so ein Kind von 22 Monaten, das braucht ja total die sozialen Kontakte, der braucht Bewegung, das ist voll das Energiebündel. Ne? Und man muss auf den Opa wirklich aufpassen, sonst haut der ab oder... Aber kann man, ich weiß ja nicht, wie er finanziell dasteht, kann man denn da nicht mit so einer Hilfskraft, die ab und zu dann mal auf den Opa aufpasst oder ab und zu auf den Kleinen aufpasst? Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist so zerrissen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn will ich es ja richtig machen, alles. Weißt du, wenn ich jetzt sage, nein, ich nehme den Opa nicht, wohin kommt er dann oder wer kommt zu ihm? Und wenn ich sage, ja, ich nehme ihn, wie leidet mein Sohn darunter, wie leidet meine Familie darunter? Ich bin erst 23. Ich bin nur nicht erfahren in der Erziehung von kleinen Kindern, wie man mit denen umgeht und was man den ganzen Tag mit denen anstellen muss. Aber ich sage jetzt mal einfach so, es muss doch, wenn der Wille da ist, muss das doch möglich sein, alles unter einen Hut zu kriegen, wenn es auch sehr beschwerlich ist. Also ich denke immer daran, dass die alten Leute haben ja auch für uns, als wir jung waren oder Kind waren, auch so viel getan oftmals. Und das muss man denen doch dann wiedergeben, wenn die so alt sind, auch wenn es so beschwerlich ist und wenn es nicht so in den reibungslosen Alltag einzubauen ist, den wir so gewohnt sind. Also ich kann es in Einzelheiten überhaupt nicht beurteilen bei dir. Ich sag's nur so ganz grob, mach es. Es ist gut für den Opa, es ist auch gut für dein Gewissen. Und ja, du würdest dir wahrscheinlich ewig Vorwürfe machen, wenn der arme Mann irgendwie abgeschoben wird. Und du würdest wahrscheinlich schon dann denken, na, nur wegen meiner Bequemlichkeit. Oder vielleicht hätte ich das doch anders organisieren können mit dem Kleinen und so weiter. Ich denke es auch. Ich glaube, ich brauchte einfach nur mal von irgendjemandem Bestätigung. Weil jeder sagt nur, ja, musst du selber wissen. Ja, mein Mann sagt zwar, mach es, aber der ist halt den ganzen Tag arbeiten. Ich habe einfach nur Angst halt um meinen Sohn. Um mich geht's nicht. Ich krieg das hin. Und es sagen auch viele, er lebt halt nur noch 3 bis 4 Monate. Das hört sich ganz, ganz, ganz, ganz schlimm an, ne? Aber er sieht sehr schlecht aus und das tut mir leid. Und kümmere dich um den alten Mann. Kümmere dich um den alten Mann. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich brauchte nur noch eine Bestätigung. Ja. Alles Gute und viel, viel Kraft für die Zeit, die vielleicht dann vor dir steht jetzt. Und ich danke dir, Domian. Alles Gute. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Anja, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Einen wunderschönen, ja. Mein Thema, ja, das hört sich irgendwie ein bisschen doof an, lautet aber, ich habe mich in meine Sexbeziehung verliebt. Anja. Ja. Irgendwie kommt mir diese Stimme bekannt vor. Nee. Kann das sein? Nee, kann nicht, tut mir leid. Diese Stimme ist mir so bekannt. Du arbeitest nicht als Sprecherin auch beim Fernsehen oder so? Nein. Nein? Aber du arbeitest du mit deiner Stimme? Nein. Nein? Ja, teilweise. Also du solltest mit deiner Stimme arbeiten. Mir läuft es kalt über den Rücken runter. Ja. Na, ich singe ein wenig. Erzähl mal, um was es jetzt genau geht. Ja, mein Thema also, Jan. Es war einmal in der Zeit, da wurde ich von meinem Ex-Freund verlassen. Ja. Und da gab es noch jemanden in meinem ganz fernen Bekanntenkreis, dem widerfuhr dasselbe. Mhm. Und so taten wir beide uns zusammen, um unser Leid irgendwie, ja, ich sag mal, durch Aktivitäten, ja, irgendwie zu verdrängen, sag ich mal. Ne? Also ein Mann, es geht um einen Mann. Ja, ne? Genau, den jetzt. Der auch verlassen wurde, ne? Der wurde ebenfalls verlassen, Wie lange liegt dieses zurück, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, das wurde ich gerade schon mal gefragt. Ich glaube, das ist so 5-4 Monate, ja. Ja. Also 5-4 Monate. Okay, jetzt habt ihr euch dann zusammengetan, habt euch das Leid gegenseitig erzählt und wie es euch so zumute ist. Ja, und daraus ist eine unheimlich gute Freundschaft entstanden. Ich gratuliere. Dankeschön, aber ist leider kein Happy End. Ja, erzähl weiter. Naja, dann kam irgendwie eine besagte Party, wo unheimlich viel Alkohol konsumiert wurde. Mhm. Ja, und Rubel die Fatz fanden wir uns im Bett wieder. Mhm. Mhm. Und das gefiel uns beiden eigentlich ganz gut, weil wir uns gesagt haben, hey, wir sind Singles, wir sind frei, also machen wir was mit unserer Freiheit. Ja. Und so weit, so gut, ne? So weit, so gut, ja. Nur, dass ich leider das Prinzip nicht verstanden habe. Das Prinzip nehmen, gebrauchen, wegschmeißen. Bei mir war das Prinzip nehmen, gebrauchen, scheiße, verlieben. Mhm. Und er hat sich nicht verliebt? Nein. Wie viel Mal habt ihr den Sex danach nochmal miteinander gehabt? Nur dieses eine Mal? Nee, schon öfters, also ein paar Mal in der Woche. Ein paar Mal in der Woche. Mhm. Und er ist überhaupt nicht in dich verliebt? Nein. Du bist in ihn verliebt, aber ihr seid nach wie vor auch gute Freunde, von seiner Seite aus auch, oder wie? Nee, das ist ja irgendwie, das war teilweise wirklich beziehungsähnlich. Mhm. Und ja, irgendwie denke ich mal, dass er den Braten gerochen hat. Er hat mir irgendwann mal gesagt, merke ich, dass du dich in mich verliebst, bin ich weg. Mhm. Und natürlich habe ich dann versucht, einen auch Schauspielerin zu machen, habe mir versucht einzureden, hey, da ist nichts. Ne? Das heißt, du hast jetzt seit Wochen keinen reinen Wein eingeschenkt. Du bist immer mit dem in die Kiste gegangen, in der Hoffnung, dass sich das bei dem auch noch vertieft. Nee, eher so, weil ich mir wirklich größtenteils eingeredet habe, dass ich nichts für ihn empfinde. Mhm. Im Unterbewusstsein wusste ich das. Hat er von seiner Ex-Freundin erzählt, habe ich, was weiß ich, teilweise echt, ich bin so eifersüchtig geworden, ne? So. Wollte ihm das natürlich nicht zeigen. Jetzt ist es für dich aber ganz klar, du bist in den verliebt, du bist richtig tief in den verliebt. Ja. Und er hat dir heute diesen Satz gesagt? Nee. Das ist schon, das hat er mir schon gesagt, als, sag ich mal, alles in den Anfängen, weil er sagte, das ist, ne, das muss schon abgesprochen sein, das läuft ohne Liebe ab. So, und jetzt stehen wir da, ne? Du hast tollen Sex mit dem, du bist verliebt. Gehabt. Du hast tollen, wie gesagt, du hast tollen Sex mit dem, du bist verliebt in ihn. Ja, gehabt leider alles in der Vergangenheit. Denn der gute Mann ist jetzt auf dem absoluten Ego-Trip. Er sagt mir, ich will nur noch studieren, er würde einen ganz neuen Lebensschnitt anfangen und da würde eine Frau nicht reinpassen in irgendwelcher Beziehung, also in gar keiner Beziehung quasi. Ja, dann ist es doch eigentlich ganz gut. Nee. Es ist eigentlich ganz gut, Anja. Er nimmt dir die Entscheidung noch ab, nämlich er sagt, nein, wir schlafen noch nicht mehr miteinander. Das heißt, du bist gar nicht der Versuchung ausgesetzt und du wirst gar nicht verletzt. Ja, nur leider habe ich dadurch auch mit einem meiner besten Freunde verloren. Tja. Aber das ist natürlich jetzt der Preis, der gezahlt werden muss, nachdem was passiert ist. Andererseits zeugt es ja auch nicht von einer großen und interessanten und loyalen Persönlichkeit, wenn der so drauf ist. Was ist das für ein Schwachsinn, was der da erzählt? Also er will auch gar nicht mehr so mit dir befreundet sein. Ich habe keine Ahnung, er hat sich seit Wochen nicht mehr gemeldet. Er ist einfach zurückgegangen. Es geht nicht nur, dass er nicht mehr mit dir schläft, sondern er will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja. Offensichtlich ja, ne? Mensch, Anja, schieß den in den Wind, sei froh, dass er weg ist. Das sagst du so einfach. Ja, das sage ich wirklich so einfach. Was ist denn das für ein Egoist? Das ist ja Walter. ihr lieben kleinen Mädchen, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich immer so auf diesem schönen Walter herumhacke. Es ist ein Arschloch. Ja, nein, das dürfen wir so nicht sagen. Wir entschuldigen uns sofort wieder. Natürlich. Ja. Anja, ich bin froh, dass du ihn los bist. Du bist eine sehr nette Frau mit einer tollen Stimme und ich glaube, du wirst ganz schnell einen wirklich adäquaten Mann oder jungen Mann finden. Gut, ich glaube dir das. Jetzt sitzt du da und ist es natürlich verständlich. Du bist es verletzt und bist traurig und so. Aber eigentlich ist es gut, dass der sich nicht mehr meldet. Es wäre, glaube ich, für dich noch viel schwieriger, wenn der jetzt sagen würde, ich will mit dir weiterhin eine gute Freundschaft haben. Ne? Dieses ganze Gequatsche immer von der guten Freundschaft. Mhm. Und du würdest mehr haben wollen und wärst ständig verletzt, wenn nicht mehr geht. Und so ist jetzt ein Schnitt gemacht worden und ihr könnt euch erstmal entfernen und du kannst deine Wunden lecken und auf Abstand gehen. Also eigentlich optimal, finde ich. Eigentlich optimal. Wenn es auch weh tut im Moment. Hm. War er wenigstens hübsch? Bitte? Ist er wenigstens hübsch? Ich muss echt sagen, das ist nicht der Mann, auf den alle Frauen stehen. Ja. Er hat einfach dieses, das Gesicht etwas, tralala. Ich weiß nicht, irgendwie. Anja, ich glaube, es ist gut so. Na gut. Ja. Lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Geh schön aus, mach dich schick. Und mehr halt auch schon bei anderen jungen Männern. Jawohl, verstanden. Alles Gute. Okay, danke. Toi, toi, toi. Tschüss. Heike ist da. 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Heike. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, das sind diese neuen forensischen Kliniken, die hier in Nordrhein-Westfalen gebaut werden sollen. Ja, wo alle Leute Angst vor haben. Ja. Wo Leute, eingeliefert werden sollen mit psychischen Problemen. Ja. Wo auch Verbrecher eingeliefert werden sollen. Ja. Und wir alle haben ja nun mittlerweile oftmals mitbekommen, wie leicht diese Verbrecher auch ausbrechen. Ganz genau. Und Menschen und Umgebung unsichern, verunsichern. Genau. Mhm. So. Und der Grund für meine Angst ist der, meine Tochter ist vor 2,5 Jahren sexuell missbraucht worden. Sie war damals 11 Jahre alt. Mhm. Dieser Mensch ist bis zur Gerichtsverhandlung in der Psychiatrie gewesen und auch nach der Gerichtsverhandlung in die Psychiatrie wieder verwiesen worden, auf unbestimmt lange Zeit. Mhm. Jetzt habe ich noch einen Sohn, der wird bald 17, der schiebt einen unheimlichen Hass auf diesen Menschen. Mhm. Was ist jetzt, wenn so einer wieder rauskommt? Es heißt ja, die sollen heimatnah verlegt werden. Mhm. Ich komme aus Porz, in Westhofen soll ja eine Klinik gebaut werden. Mhm. Hast du mitbekommen? Habe ich mitbekommen, natürlich. Ja. Der wohnt also relativ in der Nähe von uns. Mhm. Meine Tochter hat es soweit verwunden, so wie es zu verwinden geht. Mhm. Ich bin noch lange nicht damit vorbei. Mhm. Und mein Sohn schiebt einen unheimlichen Hass auf diesen Menschen. Und du hast unter anderem auch Angst, dass der Sohn eventuell in Dummheit gehen könnte? Zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Und ich weiß ganz einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich mache mir Gedanken, aber es wäre vielleicht mal gut von außen her. Mhm. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass dieser Mann dann... Nein, ich frage anders. Wie lautet genau das Urteil? Wie hieß es, langfristig untergebracht in einer psychiatrischen Klinik? Langfristig bedeutet aber nicht für immer? Nein, das bedeutet mindestens 5, 6, 7 Jahre. Mhm, und dass er dann allmählich wieder eingegliedert wird in die Gesellschaft, ausgegliedert aus der Klinik. Ganz genau, richtig. Und jetzt soll ja diese Klinik hier bei uns in Westhofen gebaut werden. Mhm. Und die Insassen, sage ich jetzt mal, sollen ja wohnortnah untergebracht werden. Ist das so? Ja. Mhm. Es ist für mich immer sehr schwer, mit euch über solche Dinge zu reden. Weil ich, ja, wie du vielleicht weißt, wenn du die Sendung öfters siehst, dann der Auffassung bin, dass diese ganzen Maßnahmen viel zu lasch und zu schwach sind. Ja. Und ich finde es beispielsweise auch skandalös, dass solche Leute dann wieder in die Nähe ihres Heimatortes kommen und dort eingegliedert werden sollen. Ja. Nämlich da, wo die Opfer auch sind oder die Angehörigen der Opfer. Was für eine Zumutung. Wenn dieses wirklich so der Fall ist, was ich nicht genau weiß jetzt, finde ich das wieder skandalös und kann deine Sorge gut verstehen. Wobei du natürlich, finde ich, auch wiederum einwirken solltest auf deinen 17-jährigen Sohn, der nun auch schon 17 ist, dass das, was er da eventuell im Kopf mit sich herumträgt, weiß Gott nun keine Lösung ist. Nein, vor allen Dingen dann fühlt sich meine Tochter ja doppelt schuldig. Erstmal schuldig, weil es ihr passiert ist. Natürlich. Wie Mädels das überhaupt fühlen, nicht? Und dann eben auch nochmal in dem Fall, wenn ihr Bruder wegen ihr Blödsinn macht. Natürlich. Also ich finde, da solltest du jetzt schon mal einsetzen, egal ob die Klinik wann wo gebaut wird und was weiß ich, dass du mit diesem Jungen mehr ins Gespräch kommst und ihn auch per Argumente, man kann ja mit guten Argumenten, du hast ja gerade genau das Hauptargument gebracht, auf ihn einwirken, dass er bei allem Verständnis für seinen Hass, den er hat, dass er sich da in den Zügeln hält, weil da darf man sich einfach nicht gehen lassen. Das ist keine Lösung für niemanden. Ne? Für niemanden. Er streitet das ja auch ab, das würde er in Anführungsstrichen niemals tun, aber ich kenne mein Kind. Ne? Mhm. Ja, ja, deswegen musst du, wenn du dein Kind kennst, halt mit noch intensiveren Methoden versuchen, auf den einzureden. Was aber jetzt was die Klinik anbelangt und so, könnte ich mich deiner Kritik wirklich nur voll anschließen, wenn dem so sein soll, dass dieser Mann da hinkommt und da auch wieder in die Gesellschaft eingegliedert wird. Ich verstehe es nicht, es tut mir leid. Ich hatte schon mal genau so einen Fall hier in der Sendung, wo ich mit einem älteren Bruder von einem Jungen gesprochen habe, der kleine Bruder wurde sexuell missbraucht. Und der Täter ist tatsächlich wieder auch in die Straße gezogen und der kleine Junge wurde konfrontiert mit diesem Mann. Ja, da frage ich mich, was ist das für eine Justiz, die so etwas bewerkstelligt? Das verstehe ich nicht. Denn ich fand schon vor Gericht die Konfrontation unmöglich, auch für meine Tochter. Mhm. Und dann sitzt er da und grinst einem ins Gesicht, sitzt er wie im Kommunionsanzug und schon damals hatte er eine Schwester dabei, weil er nicht zurechnungsfähig war. Ne? Nun bin ich, wie gesagt, da nicht genau informiert. Kann man bewirken, dass eine solche Eingliederung nicht in dem ehemaligen Umfeld des Täters stattfindet? Kann man das? Weißt du das? Nein, da habe ich auch keine Ahnung von. Vielleicht solltest du dich da mal mit... Ich könnte mir vorstellen, dass es im Moment auch Interessengruppen gibt. Ne? Dass es eine Art eine Gruppenbildung gibt von Leuten, die sich sehr kritisch gegenüber diesen Kliniken und der Ansiedlung dieser Kliniken äußern. Ja, ja, sehr stark. Es war ja in Polen eine Unterschriftensammlung, in Portugal auch. Also das ist schon... Vielleicht sollte man sich da mal kundig machen, dass man zumindest... Ich meine, es muss ja diese Kliniken geben, da sind wir uns ja klar. Und vielleicht haben auch die Behörden, also in Nordrhein-Westfalen bin ich da eher optimistisch als in Brandenburg beispielsweise, die Behörden auch aus diesen Fällen gelernt, dass halt bessere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Also man sollte es vielleicht auch nicht zu negativ sehen. Hm. Aber noch mehr Informationen wäre nicht schlecht, dass man so etwas vielleicht bewirken kann, dass ein solcher Täter woanders dann therapiert wird und ausgegliedert wird. Ja, es ist mir auch schon klar, dass die Leute behandelt werden müssen und untergebracht werden müssen, das ist mir schon klar. Nur ich finde auch, es müsste doch eine Möglichkeit geben, dass mehrere Leute ihn begutachten dann. Mhm. Also ich glaube, was die Grundfrage jetzt gerade betrifft, dass wir, ich bin sicher, weil wir auch viele Juristen im Publikum haben, Leute, die sich damit auskennen, sicher Post kriegen oder Faxe. Das heißt, wir könnten dich da ja vielleicht auch mit dem einen oder anderen in Verbindung setzen und kontaktieren. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Du sagst man ist so hilflos irgendwo, ne? Man muss auch nicht immer wieder als Tagesthema auf den Tisch bringen. Mhm. Weil irgendwann muss man Gras drüber wachsen, auch fürs Kind. Ne? Mm, natürlich, ja. Aber man ist doch wachsam. Ja, wobei natürlich, was den Neubau dieser Kliniken anbelangt, wo immer man sie bauen will, gibt es Protest. Ne? Ja, das ist klar. Da muss man natürlich auch politisch irgendeine Entscheidung treffen, sagen, okay, es wird jetzt hier gemacht, das Ding ist sicher, wir haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Visier und dann bitten wir halt das Volk auch um Vertrauen. Ne? Und ich meine, das wäre in der Lokalzeit gewesen, da hieß es dann, diese Kliniken müssten in der Nähe von diesen Landgerichten untergebracht werden, weil die Landgerichte, zum Beispiel hier in Köln, die veranlassen 130 Einweisungen pro Jahr. Mhm. Mhm. So, und dann müssten auch eben in diesem Landgerichtsbezirk diese Kliniken stehen, weil irgendwo müssen die Leute ja hinverweisen. Mhm. Klingt ja auch logisch. Mhm. Ja, ja. Heike, wir machen das so, wenn wir irgendwie sachkundliche Informationen bekommen, leiten wir die an dich weiter und ansonsten Rat von mir, versuch dich noch weiter schlau zu machen, ob du nicht irgendetwas bewirken kannst noch, wie auch immer. Okay, ich bedanke mich. Alles Gute und red mit dem Sohnemann, ne? Ja, das ist wohl am wichtigsten im Moment. Sehe ich auch so, ja. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung heute Nacht in der Technik Kerstin Klinger. Morgen haben wir eine Themensendung und unser Thema heißt, ich schaue gerne zu. Ich möchte mit Voyeuren reden, Leute, die heimlich vielleicht in Fenster schauen mit Ferngläsern oder Menschen gerne beobachten. Ich würde auch gerne mit dem einen oder anderen Gaffer reden, der die Autobahn vielleicht schon blockiert hat, weil er sich einen Unfall anschauen wollte, wenn er so mutig ist, darüber zu reden. Wie auch immer, das Thema morgen, ich schaue gerne zu. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.